hätte das gedacht? Mucke aus der Bäckerstadt Deutschland. Pass mal auf, wir feuern Melodien ins Volk. Ja, wir brennen alles ab, denn ihr habt es so gewollt. Diese Mucke pumpt durch Deutschland. Wer hätte das gedacht? Mucke aus der Bäckerstadt Deutschland. Was war los? Wir sitzen kopfnickend im Park, während neben uns alles in Flammen steht. Sie wollen wissen, wer jetzt hinter diesem Namen steht. Und nach der Bühnenshow unterschreibe ich mit J-E-A-W. Du willst mir etwas geben, etwas Props für diesen Musiker. Komm, lass ein Foto machen, yeah, dann sind wir beide Stars. Yes. Tatsächlich passt diese Musik auf diesen Menschen drauf. Wir schinken auf Melonenstücke, zu viel Essen, dicker Bauch. Romantik plus schöne Frau. Schwarzlicht in einem Tanzraum, Rotwein, Gouda und Weintrauben. Ich bin alte Schule, etwas anders als die anderen. Ich schau dir doch die anderen an, anders ist was anderes. So sexy, die Welt braucht mich. Du bist unverschämt. Ich klatsch die iPad-Kids mit meinem Funkgerät. Yes, das hier ist meine Stadt. Kennst du nicht, die musst du kennen. Ziehen wie die Studenten ab. Oh Gott, leben wir schöne Menschen. Maschinenbauer. Ich bin nicht abgehoben, nein, ich wohne auf den Dächern Karlsruhe. Also ganz oben. Diese Mucke pumpt durch Deutschland. Wer hätte das gedacht? Mucke aus der Bäckerstadt Deutschland. Pass mal auf, wir feuern Melodien ins Volk. Ja, wir brennen alles ab, denn ihr habt es so gewollt. Diese Mucke pumpt durch Deutschland. Wer hätte das gedacht? Mucke aus der Bäckerstadt Deutschland. Was war los? Wir sitzen kopfnickend im Park, während neben uns alles in Flammen steht. Ey, sie fragen, wer ist dieser Typ und warum rappt er so gut? Unterschreib auf ihren Brüsten mit RZ und der Crew. Ihr hört Rap von Cartoon. Ehrlich, check mal mein Shirt, ihr könnt uns gern mal wieder buchen. Hab euch extra geburnt, das ist Rap, der euch turnt. Ey, sie geben uns Props, doch beneiden uns, denn wir führen das Leben eines Gottes. Shit. Manchmal überschätze ich mich ein wenig, dabei passe ich in die Szene wie Acid in die Venen. Ey, Musik passt zu mir wie Shisha zu Bier, wie FIFA zu dir. Dieses Lied auf Papier, ey, der mieseste Stil zu dem fiesesten G. Ey, und die Liebe zum Beat, so wie Hiebe zum Krieg. Ey, ich liebe das Lied, denn es ist anders als sonst. Wir sind anders als der Rest, wir sind anders sonst. Verstehst du? Ich bin der Letzte meiner Art, ich wohne in der Gosse Karlsruhe, also ganz unten. Diese Mucke pumpt durch Deutschland, wer hätte das gedacht? Mucke aus der Bäckerstadt Deutschland. Pass mal auf, wir feuern Melodien ins Volk. Ja, wir brennen alles ab, denn ihr habt es so gewollt. Diese Mucke pumpt durch Deutschland, wer hätte das gedacht? Mucke aus der Bäckerstadt Deutschland, was war los? Wir sitzen kopfnickend im Park, während neben uns alles in Flammen steht. Cartoon Musik 2011 aus Karlsruhe.